Versteht man mich noch? Jo, nämlich wir sind live. Wieder mal neu dabei aus Neogladbach. Heute mit dabei Sven, dem Sweatmaster. Sweatmaster 2000. Der die Zug-Enthusiastin. Und mit mir Christian. Hallo, wie geht's? Wow. Hey, ich brauch gerade einen. Ich mach ein Intro, dem Arschgesicht, weiter. Christian, der Hutträger. Immer so gemein, beißend, missmutig. Schlimmer als New Yorker, die Neogladbacher. Ich sehe schon. Was trinkst du denn gerade? Aus der Bronx, oder? Den ekelhaften Billigsekt von Rewe, aber Hauptsache, it knallt, ne? Und mit Hugo. Er heißt Käfer. Ja, er heißt Käfer. Ich weiß nicht, ob da wirklich irgendwelche Tiere drin sind. Es schmeckt so. Jetzt sind Tiere drin. Was tut man nicht alles? Ich habe hier noch irgendwo Krombacher rumstehen, aber ich müsste mich nach links bücken, um das irgendwie zu finden. Ja, dann bück dich hoch. Wie lange steht's schon da? Und bei mir gibt es die 5. Steht seit 20 Minuten. Die 5. Die 5 ist Störtebäcker Brauspezialitäten Schwarzbier. Samtweich röstig. Nicht schlecht. Ist mir bloß beim Real aufgefallen, weil die so einen hübschen, Kasten haben in Holzoptik. In Holzoptik? Ja, die haben so Holzoptik draufgeklebt auf deren Pfandkasten. Das ist das Lächerlichste, was ich in meinem Leben gehört habe. Ich hoffe einfach mal, sie gehen bald pleite. Glaube ich nicht, weil Leute bloß das Bier kaufen, nur um den Kasten zu haben. Ja, aber den Kasten gibt man ja doch irgendwann zurück. Ja, nicht, wenn du den behalten willst und dir einen Stuhl draus machst oder einen Hocker. Warum einen Prost? Stuhl aus dem Bierkasten bauen? Menschen. Weil der hübsch Holzoptik hat und du ein Fach hast, wo du dein Bier verstecken kannst. Und es schmilzt, wenn man es anzündet und brennt nicht direkt. Das ist viel sagen. Der Kasten schmilzt. Was für ein Feuer hast du bitte? Mehr Plastik Feuer. Plastik schmilzt. Achso, ich dachte, das wäre so richtig hochwertig aus Holz. Nein, Holzoptik. Holzoptik? Nur so eine dünne Schicht. Ich habe das Optik danach nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur Holz verstanden, deswegen ging ich wirklich von einem Holzkasten aus. Deswegen so, okay, cool. Das, ich weiß nicht, wie schwer müsste der sein, damit er auch wirklich all die Flaschen sicher aushalten kann? Weil Holz kannst du ja nicht so dünn machen, die Trennwände und so, wie bei Bier. Plastikkasten. Achso, wenn man so einen ganzen Baum in der Wohnung steht. Ein Bierbaum. Ja, ich dachte eher so ein ganzes Billy-Regal oder so, damit das ordentlich Bierbaum. Hält. Ich will ein Bierbaum. Das Billy-Regal der Zukunft. Das hält einfach 6 Flaschen. Okay, das war, glaube ich, mein erstes Schwarzbier und hat das einen fiesen Nachgeschmack. Ist halt bitterer, was erwartest du? Ja, aber das Bittere ist nur im Nachgeschmack, nichts vorher. Vorher so, normales Bier geht ja. Oh, vielleicht so ein. Das ist gutes Bier. Leicht Restaurant. Nein, das war stark, schräg, Dunkelbier. Nein. Also, solange man nicht aufhört, es zu trinken, schmeckt es gut. That's what she said. Hast du einen dreckigen Verstand? Ich hab getrunken, lass mich. Ja, dann können wir über was Nettes reden sonst. Ich meine, mit Sven hatte ich schon drüber geredet, aber hast du denn mitbekommen von den tollen Trump-Statuen in Amerika, was jetzt gemacht wurde? Ja, die waren super, die nackten Trumps, die waren total geil. Ja, weil also einfach bloß, dass Statuen von Trump, Präsidentschaftskandidat, verteilt wurden quer in Amerika und er ist nackt, hässlich und ohne Eier. Das Schlimme ist, es ist ja von der Statur her sogar anatomisch korrekt und entspricht seiner Statur. Ja, jetzt fragt man sich bloß, ob das mit dem Penis auch ist. Ich weiß, ich fand das Bild auch damals geil von dem mit dem Vince-Penis. Das war super. Das hat mich voll gefreut. Ich glaube, darauf hat sich das ein bisschen auch beruhen. Ich meine, es ist schön, so einen Mr. Burns zu sehen in seinem Scheißzustand. Aber natürlich, nachdem er jetzt anfing mit Hillary, müsste man ihr schießen, blabla, hat er sich ja eh keine Freunde gemacht. Der wird ja immer schlimmer. Der kennt ja irgendwie keine Grenzen mehr. Vor allem, ja, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Besser. Egal, was ich gesagt habe, es tut mir leid. Vor allem kann er nicht mal mehr wiedergeben, was er gesagt hat. Das ist ja das Geile an der Sache. Und dieses schlimme Grinsen, was er dabei hatte, dieses so. Ja, natürlich. Tut mir leid. Ja, sicher. Christian, kannst du mir. Ich habe jetzt eben ein geiles Gesicht gemacht. Kannst du das nachher bitte als Screenshots extrahieren und. Wird man sehen. Als Thumbnail schicken, danke. Welches ja, voll von dir. Das war jetzt eben vor kurzem. Er wird es finden. Er wird es finden. Erinnere mich nachher nochmal dran. Ich werde. Aber, heute. Aber Wie ist so Mr. Bitte? das Witzige ist auch, das ist ja eine Gemeinschaft von mehreren Künstlern und so, Aktivisten und so gewesen, die halt auch schon andere Sachen gemacht haben. Und das Interessante ist, der tatsächlich diese Statuen gemacht hat, ist einer, der normalerweise Monster bloß macht. Das war auch Ja, total gut. Aber es passt wo ist jetzt doch. der Es Unterschied? passt. Ja, eben, es passt doch. Ja, so wirklich bloß hässliche, abstruse Er ist doch nur seinem Beruf Monsterfiguren. nachgegangen. Und ja, der hat gemeint, Ich ja, weiß. passt doch. Trump, der Ich ist bin mir auch absolut. schon. Ich meine, es gibt ja auch irgendwie hier Struwwelpeter, Suppenkasper, die ganzen Horrorgeschichten für Kinder. Ich bin mir überlegen, ihnen einfach irgendwelche Biografien und Geschichten über Trump zu erzählen. Denn die Moral davon ist dieselbe. Einer hat schon ein Kinderbuch geschrieben für einen Trump. Oder ein, Nee. doch, so sogar Kinderbuch. gezeichnet, so im Dr. Seuss-Stil Kinderbuch. und so. Ja, Nein, wie und das geil. sagt auch, dass es halt leider hat es unter eine schöne goldene Mähne, aber leider sind die Haare und die Hände unterentwickelt. Alter. Er wurde noch nicht verklagt. Ja, wie denn? Das ist Respekt. ein Kinderbuch über einen Trump oder so. Das ist nicht Donald Trump. Mein Trumpf. Wie kommst du dazu, da Zufall zu sehen? Ich meine, mit Aber es solchen. würde auch super bei Dr. Seuss reinpassen. Ja. Der würde super bei Dr. Seuss reinpassen. Ohne Scheiß jetzt. Wie geil wäre Ja, das aber der denn? sieht dann, glaube ich, aus wie so ein schlechter Abklatsch von dem. Ah, verdammt, wie ist das andere orange Vieh? Das, was eigentlich um Bäume sich kümmert und so. Ah, fuck. Ah, fuck. Weil die Filme, die 3D-animierten, die ja gemacht wurden. Also, es war ja der Grinch von Dr. Seuss. Ja, Dann war genau. da die Katze mit dem Hut. Ja, Und. ach. Okay, Are you ja. gonna battle with the cat in the Horton hört ein Hu, head? es gehört auch von Dr. Seuss, oder? Warte mal. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Ich meine, ein kleines bisschen wird man so als The Deutscher. Lorax. The Ach, Lorax, Lorax. ja. Ein bisschen wird man The ja so Lorax als war das. Deutscher neidisch, weil da hast du so die Dr. Seuss-Bücher, was so die voll ikonischen amerikanischen Kinderbücher sind, die so jedes irgendwie gelesen hat und richtig toll sind. Voll auch wirklich intelligenten Kerl mit guten Lektionen. Und da werden es trotzdem Amerikaner. Da hast du sonst so auf zweiter Hand so mitbekommen, so Mr. Rogers. Mr. Nee, Rogers, leider nicht. das war ja so einer, der einfach bloß eine Serie hatte für Kinder oder so. Mr. Rogers Nachbarschaft, der im öffentlichen Fernsehen. Hässliche Pedo. Der hatte halt eine Serie für Kinder mit Kindern, wo er richtig sanft und ruhig geredet hat. Und das war der netteste Mann, den du jemals gesehen hast. Einfach bloß ein guter, netter Kerl, der auch immer noch die Sweater in der Serie angehabt hat, die seine Mutter ihm gestrickt hat. Und es gibt, das muss man Für sich alle angucken. Leute, die mehr über Mr. Rogers erfahren wollen, Epic Rap Battle gegen Mr. T kann ich nur empfehlen. Oder einfach nur Alles, was ihr angucken. wissen Gibt's müsst. ein neues? Das ist schon Nee, älter. das ist mega alt. Staffel 1 noch. Oder es gibt Ah, ein Alter. richtig gutes Video, was einfach bloß ist, die Mittel für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sollten gekürzt werden, für Kindersendungen und sonst was in Amerika. Und er hatte dann vor dem Senat, Kongress, irgendwie vor dem, irgendwo vor Offiziellen halt ausgesagt. Und das ist einfach bloß wie dieser Kerl, der einfach bloß, der das Herz von irgendwie Richtern, die bloß Geld überall sparen wollen, erweicht, ja. Einfach bloß dadurch, dass er ein verdammt guter Mensch ist, ja. Ich meine, es ist irgendwie, gibt Geschichten über den, wie dass er irgendwie jeden seiner Briefe, der an ihn geschrieben wurde, beantwortet hat. What? Ja, Jeden. der hat sich wirklich immer hingesetzt, alle beantwortet, die er gekriegt hat. Aha. Der hat, Voll nice. der ist einfach bloß, oh mein Gott, so ein netter Mensch. Es ist herzerwärmend, dass jemand so weit gekommen ist und ins Fernsehen gekommen ist und so weiter, dass halt etwas geworden ist aus jemandem und nicht als Fußmatte unter den Füßen von einem Donald Trump oder so gelandet ist. Noch nicht. Noch nie. Wie lange ist er schon tot? Wie alt ist er? 1991 ist der Doc, der Theodore Seuss Geißel gestorben. Ach so, nee, ich meinte jetzt hier Rogers eigentlich. Ach so. Ist mir gerade nicht bewusst. Das ist einfach bloß. So, ich meine, der hatte selbst sich einfach einmal nett vor einem Kind Breakdancen erklären lassen. Voll geil. Na, und das halt. Und wie er so meinte, so, er als versucht einfach bloß ein guter Nachbar zu sein und wenn alle anderen das auch machen, dann sind wir alle irgendwie cool. Er ist so das Ich bin voll komplette. der Swagstar. Er ist so unamerikanisch aus unserer Sicht eigentlich, ja? Sind wir sicher, dass er nicht Kanadier war? Haben wir sein Geburtszeugnis gesehen? Also seine Geburtsurkunde, die müssen wir doch mal Möchtest du gucken. es gerne noch sehen? Du kannst ja gerne die Verwandten fragen. So, entschuldigen Sie, ich glaube nicht, dass Ihr Vater, Ehemann, Opa aus Amerika kommt. Darf ich bitte das Zeugnis mal sehen oder die Geburtsurkunde? Oh, sie haben die nicht. Half-Life 3 proved. Dann hat er auch nicht existiert. Oh, ja. Niemals! Aber was ich meine, war halt so, das sind so die Kernsachen, die halt irgendwie sehr viel, eine komplette Generation alles gesehen hat oder so, ja? Und mir fallen nicht so Wie Sachen. bei uns mit Sesamstraße. Ja, gut, aber Sesamstraße kommt ja eigentlich auch aus Amerika. Aber so wie bei uns mit der Ey, Sendung mit der Maus. wie viele Originalleute aus der Sesamstraße leben eigentlich noch? Ich weiß Fast nicht. keiner mehr. Nee, also der Henson ist ja gestorben. Danach der Nelson, der die ganzen Puppen auch mitentwickelt hat und gespielt hat. Der hat ja irgendwie auch 7, 8 Puppen gespielt. Jetzt letztens wurden die von der amerikanischen Sesamstraße rausgeschmissen, weil irgendwie wegen Altersvorurteilen. Wurde dann aber zurückgeklagt und sonst was. Also da ist auch ein Clusterfuck, ist es. Es ist halt schlimm, wenn Sachen aus der Clusterfuck. Kindheit, wenn Sachen aus der Kindheit altern, ja. Weil ich weiß nicht, wie das gewesen sein muss, wirklich so als kleines Kind das mitbekommen zu haben, wie Jim Henson gestorben ist oder so. Habe ich nicht mit. Doch, ich habe es mitgekriegt wegen meines Bruders, weil er dann die Beerdigung auch geguckt hatte. Weil der war halt auch so ein Jim Henson-Fan. Und der ist ja 10 Jahre älter als ich, von daher wusste er, was los Ja, ist. also da hast du Glück gehabt. Bei mir war es so irgendwann bloß so später im Nachhinein erst gekommen. Und wenn du da guckst, so, wow, halt auch wieder so ein richtig guter Mensch, auch ein guter Rap-Battle. Stimmt. ihn gegen Disney. Nee, Ja, warte. Nee, stimmt. warte, halt. Nee, nee, Nein, nee, nee. Nee, warte. Ihn gegen. Ach, hier Hier, gegen Stan Lee. Stan Lee, Stan Lee, ach, genau, wollte ich gerade stimmt. auch sagen. Ich Jim fand Henson ist das Benson. es ein bisschen schlimm, wie er dargestellt wurde, aber das ist so, ja, er war halt so. Er war halt ein verdammter Hippie. Dann die 70er, Dreckiger Hippie! dicker Bart mit Puppen rumspielen. Hippie. Immer derselbe Pullover. Ja, das ist auch was. Vielleicht Und musst du einfach immer. bloß. Vielleicht erkennt man daran die netten Kerle, die sind einfach bloß immer mit einem Pullover unterwegs. Die haben Also. immer diese Wollte ich gerade Klamotten. sagen, immer dieselben. Irgendwann erkennst du sie am Geruch, die netten Menschen. Ja, wir haben sonst noch nette Leute. Psch. Waldo. Hä? Was haben wir sonst noch nette Leute dann? Also Waldo, der hat auch immer das gleiche an. Homer Simpson. Du stinkst, du Ja. bist bestimmt voll nett. Homer stimmt ja leider nicht ganz. Naja. No. Ich weiß nicht. Das ist. Homer ist ein bisschen schwer zu sagen, weil der macht nie was aus Versuch, gemeiner zu sein. Er ist bloß manchmal zu doof, um nett wirklich zu sein, nachhaltig. Er ist immer zu doof. Und er ist so egoistisch. Also ganz ehrlich, wenn es darum geht, ob es um sein Leben oder um das Leben seiner Kinder geht, nimmt er immer sein eigenes, weil es eine feige Drecksau ist und er dumm ist. Warum habe ich 3 Kinder und kein Geld? Ja. Warum kann ich nicht keine Kein Kinder Wunder haben und und drei kein Geld? Geld. Ich bin so klug. Ich bin so Ich klug. bin so klug. K-L-U-K. K-L-L-U-K. Ich bin K-L-U-G. Ho, ho, ho, ho. Kauf mich, kauf mich, kauf mich. Was für eine schöne Runde wir Aber doch warte, ich kann gegangen das mal sind. mit. Kann das gerade jemand rein zufällig noch? Also ich bin gerade ein bisschen zu blöd dafür. Join the Navy, die Folge, wo dann dieser volle neue geile Popsong oder so irgendwie im Fernsehen lief. Ja, Irgendwie natürlich. dann das Theme Ivan Lied et gedrückt wird. Nior. Ah, genau, okay, gut, danke. Ich war gerade zu blöd dafür, das mal spontan und schnell rückwärts zu sagen. Wirklich. Wow. Entschuldigung. Das ist der Herzlichen Glückwunsch, perfekte es tut mir Stand. leid. Wir müssen dich auf den Pegel halten. Trink was. Lass, mach weiter. Lieber Trink! Trinkspiel. Los, trink! Wir müssen mit reinkommen. Vor allem, wir müssen mit reinkommen. Ich Aber habe eben einen nee. halb leeren Magen, ein paar Bier getrunken. Alle Leute meinen immer noch, ich muss mehr trinken. Warum? Aber, ja. Du musst rauchen. Ich habe jetzt so gemerkt, Schwarzbier ist doch nicht so mein Ding, da. Weil ich habe eigentlich kein Richtig. Problem mit Alt oder so, aber dieser Nachgeschmack, so, es ist. Aber Weißbier, Kannst ja ne? wieder zu deinem, ja, vor allem kannst du auch direkt wieder zu deinem ekelhaften Hasseröder Dosenbier übergehen. Das ist doch. Nee, Dosenbier habe ich gerade keins. Aber ich habe ein weiteres Störtebäcker Trinken dort. lernen, du musst. Mach's wie ich. Viel. Trink irgendeinen süßen Scheiß, der nur nach Zucker schmeckt. Tut mir leid, aber Sogar. Sekt trinken können nur Frauen. Das darf ich nicht, das Ja, kann warum? ich nicht. Ja, warum trinkst du dann noch keinen Sekt? Nennst mich eine Feel Frau? that burn. Das ist echt traurig, weil das heißt, dann bin ich nicht nur eine Frau, sondern eine Frau mit recht kleinen Titten. Das ist echt fies. Wow. Feel that burn, bitch. Bitch. Und auch noch Quatsch, ein lass Hund. Mobbing. Also auch noch 6 kleine Du mit Titten. deinem Doppel-D da hier rechts von mir. Du mit deinem Doppel-D. Da kannst du mal schön die Schnauze halten. Ja, Doppel-Ds. Du. Voll Doppeldildos. geil. Doppel-I. Double penetration. Ooh yeah, Voll deeper, geil. deeper. Okay, wie sind wir jetzt bitte von Donald Trump auf Dr. Seuss, auf diesen komischen Robert irgendwas auf Double Penetration gekommen? Geil, ich werde gerade angerufen. Juhu! Haben wir einen neuen Gast wieder mal dabei. Ist es jemand, der dabei sein möchte? So, das ist dann wahrscheinlich ein gemuteten Sven gerade. Dann können wir gucken. Ist das dein Ernst? Einmal mit Profis arbeiten. Ja, ja, Mama, ich komme gleich runter. Das Witzige ist, wenn der das nicht wegschneidet, werde ich es nicht wegschneiden. Und wenn er... Warte. Ja, ja. Ja, das heißt, da, beim Audacity-Version ist es drin. Das heißt, wenn ihr die Podcast hört, habt ihr vielleicht doch was dabei. Okay, und? Gut, ich habe jetzt einfach mal die Aufnahme jetzt nicht ausgemacht, aber es ist auch jetzt einfach mal komplett egal gewesen. Ich wollte das jetzt nicht im Stream machen. Ja, aber irgendwer hat sich verwirrt. Das wäre so toll gewesen, also, Mann. Wer ist da? Also, ja, wer ist da? Ja, dieselbe Frage könnte ich auch stellen. Das wäre so geil. Dann habe ich mich verwählt. Oh Gott, warum nicht? Das wäre perfekt der Gast zum Knackpunkt. Nein, vielleicht möchtest du die Privatsphäre von einigen Menschen vielleicht doch noch wahren. So hätte ja auch irgendwas Privates sein können. Es guckt doch keiner irgendwas. Oh, scheißegal. Du hast ja, so wenig eben. Sinn dafür. Wenn der anruft, dann gibt er doch sein... Wenn er jemanden anruft, gibt er doch seine Privatsphäre auf, um mit denen zu teilen oder so. Ich meine, okay, wenn er anruft... Es gibt Gesetze. Auch für dich. Warte, warte, ich möchte dafür erstmal die genaue Form haben, weil das ist, das klingt nach was Ähnlichem wie, ja, es gibt Vermummungsgesetze, das heißt, ich darf ja gar nicht mit Maske auf der... Nein, ich habe es gerade in der Schule gehabt, das ist die Verletzung von Privatgeheimnissen und die ist strafbar. Ist auch nach dem Tod von Personen übrigens gültig. Ja, aber sagen wir, ich rufe einen Radiosender an und erzähle da irgendwas. Ist der Radiosender plötzlich schuld? Der Radiosender ist eine öffentliche Anstalt, was wir nicht sind. Ich bin eine Anstalt! Ja, Christian, ich war's. Ja, aber es, zu einem geringeren Maße... Wir sind doch kein Rat. Zu einem geringeren Maße, dich anzurufen oder so, ist halt, du durchbrichst ja die Privatsphäre, indem du das wenigstens mit einer anderen Person oder so teilst. Das ist so, als ob du halt nackt aus dem Haus gehst und dich beschwerst, dass Leute dich nackt sehen. Vielleicht hast du eine psychische Erkrankung und du fragst dich einfach nur, warum die Leute dich so blöd angucken und du weißt gar nicht, warum du dich nackt ausgezogen hast, dass du dich nackt ausgezogen hast. Bei uns vorhin, da ging es mir voll verwirrt, alte Frau von Haustür zu Haustür. Meine Mutter und ich weiß nicht, den ganzen so 20 Minuten gebannt. Geht immer wieder hin und her, klingelt immer wieder, geht dann wieder weg, klingelt wieder. Bis dann mal, das ging irgendwie in so einem Nachthemd-ähnlichen Outfit durch die Straßen. Und echt, ich weiß nicht, ob die jetzt verwirrt war. Ich wollte jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht nachfragen. Weil Entschuldigung, so. Sind Sie behindert oder bescheuert? Boah, das wäre ein geiler Test. Können wir das nicht machen, Dea? Wir schminken dich auf richtig alt mit Perücke oder so und dann... Warum mich? Ja, weil du alt bist. Da brauchen wir weniger Schminke. Weil älteren Damen vielleicht mehr geholfen würde als älteren Kerlen. Das müssten wir gegentesten. Christian, ja, ich müsste dann... Nee, wir können doch Ansgar oder so nehmen. Der hat mehr Brust. Ansgar ist nur hässlich, aber nicht alt. Sehr gut, immer auf die drauf, die sich nicht wehren können, weil sie nicht da sind. Ich freue mich schon, sollte er sich diesen Stream angucken. Ich freue mich eher, wenn er es nicht tut und dann, oh, 5 Jahre später, oh, du bist ja, was, wie? Du bist ja hässlich. Goddammit, Sven! Guck mal! Sven Smash! Nein! Batman! I'm fucking crush you. Oh, mit nein, ihr müsst den Film Sausage Fest gucken. Ja, ist der gut? Oder hast du noch Sausage Party gesagt? Ups, ja, Sausage Party ist richtig. Wenn du es wirklich richtig übersetzen würdest, hieße es Würstchenfest. Und das könnte wieder ein bisschen, na gut, es kann generell ein bisschen sexuell aufgefasst werden. Oder Würstchenfeier ist auch nicht viel besser. Würstchen. Also es muss ein toller Film, guckt den Trailer und stellt euch vor... Ich habe den Trailer schon gesehen. Ja, stell dir vor, der Trailer ist ja zum Glück oder durch Zufall. Es ist ein 3D-CGI-Film und damit vor einigen anderen Kinderfilmen gezeigt worden, der Trailer. Leute, es ist real. Enter the Gungeon. Ich habe die RPG gefunden. Yay, gut für dich. Alle Leute sich wundern, was ich parallel mache. Aber es ist ein toller Film und besonders, wenn... alle Lebensmittel im Laden lebendig sind und the Sauerkraut wants to exterminate the Jews. Wow. Ja, der Joke ist für mich jetzt nicht mehr so geil, weil ich habe den vorhin schon gehört. Deswegen. Da sind noch reichlich andere drin, aber das ist einer, der in den ersten 5 Minuten vorkommt. Da sind noch reichlich andere drin, ja, das glaube ich. Auch überraschend. Oh, die Produktion. Warum tust du das? Der Hauptcharakter ist ein Würstchen. Damit alleine kommen schon sehr, sehr viele Witze. Ja, Seth Rogen halt, ne? Aber habt ihr eigentlich gehört, dass bei diesem Film die ganzen Animators und sowas total ausgebeutet worden sind und denen mit Kündigungen gedroht worden ist, falls die nicht Überstunden machen? Hat nämlich Nö. letztens doch einer alles ausgeplaudert. Das war mir nicht bewusst, aber ich meine, die meisten solchen Industrien in Amerika oder so Ja, aber beuten ja die das Problem Mitarbeiter ist, sie aus. wurden nicht mal in den Credits erwähnt. Oh. Die wurden noch nicht mal in den Credits erwähnt, noch nicht mal das. So Arbeit, so ja, voll der geile Film und so hier, wir stehen da voll fett in den Credits und das Produktionsstudio einfach mal nicht. Nope. Nope. Vollidioten, weil ich meine, wenn selbst Make-up-Artists oder sonst ein anderer Scheiß dort reinkommt, dann ist das genauso fällig. Make-up-Artist in einem CGI-Film, das wäre auch mal geil. Ich würde mich nicht wundern, wenn es da vorkommt. Ne? Warum? Irgendeiner muss doch, scheiße, wer ist nochmal der Kerl, der immer CGI hat, diese Punkte aufs Gesicht malen? Ich habe Blabla gerade neu was Circus. gefunden. Rückenmark. Was hast Rückenmark du? 47. Sven, Hä? bleib beim Nice. Thema. Ja, Nee, sorry. wie heißt der? Andy Circus? Ich glaube ja, also. Andy Serkis, was? Ja, dem Kerl, Tony Jones? der Gollum war und alles, was CGI Motion Capturing ist, Ach ja, von ihm genommen so. wird. Ja, sagen wir einfach ja. Wir wissen alle, Ja. um Ja, welche irgendeiner muss ja kleine ihm die Punkte Spiel aufs jetzt Gesicht gerade geht. malen, die dann gemotioncapped werden. Ja. Oh, was sagt ihr? Wie viele Jahre noch, bis er sich das einfach fest aufs Gesicht tätowiert, weil das sein einziger Job ist und dass das viel einfacher macht? 3 Tage. In 3 Tagen wird Drei sich Tage. der das Gesicht tätowieren. Halt dich gegen. Mit 3 Stunden. Hallo, sind Sie der Gollum gespielt hat? Gollum! Lukrativen Job für Sie. Reicht, Gollum! den Sie bis an Ihr Lebensende machen wollen werden. Einziges Problem, Gesichtsmodel! Sie müssen Ihr Gesicht tätowieren. Hast Was du könnte gerade machen, diese Mr. Dave? Scheißpunkte auf, hast du gerade diese Scheißpunkte auf deinem Gesicht? So, hallo! Ich habe hier von Gucci und Prada für ihr Gesicht, gerade für ihr Gesicht, hier neue Model-Einträge und er so. Und die ganzen Punkte in seinem Gesicht so. Hey, kannst du überschminken. Aber ich meine, ich fände es sogar ein bisschen verständlich, weil das ist ja ein Kerl, der in verdammt vielen Filmen drin war. Und eigentlich Star. Und ich glaube, der hat Gollum? auch einige. Gollum oder der Der Schauspieler von Schauspieler. Und Gollum, der hat ja, meine ich, eindeutig auch Gollum. einiges an Oscars gekriegt, oder? Aber auf der Straße würde keine Sau ihn erkennen. Wenn du dir aber die Striche und die Punkte ins Gesicht tätowierst, wird jeder dich erkennen. Nein, es würde dich dann auch keiner erkennen, weil du einfach nur derselbe Typ mit demselben Gesicht, nur mit Strichen und Punkten in der Fresse wärst. Ja, aber dann, weil du das gemacht hast, würde das in den Nachrichten ein sein und ab da würde dich jeder erkennen. Kennt ihr die Bitch, die sich damals den Namen ihres Freundes mitten ins Gesicht tätowieren lassen hat? Hat er sich hoffentlich Nein, darauf jetzt getrennt? kenne ich sie aber. Sie ist bestimmt sehr berühmt und eine sehr ehrbare Dame. Ja, ist ja auch gar nicht scheiße und total Ghetto-Style-mäßig hier mit diesen komischen, zackigen Buchstaben und sowas. Hatte dann auch so einen Bratzennamen wie Jaden oder sowas. Da hatte die von hier übers ganze verdammte Gesicht hatte die dann so eng stehend Jaden stehen. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt wirklich Jaden hieß, aber irgend so ein Bratzenname wird es gewesen sein. Und einfach Immer so noch fett. besser als die Au! ganzen Leute, die sich hier, wie nennen sich die Fans von Justin Bieber nochmal, Belieber oder irgendwie sowas, ne? Ja. Sowas dann irgendwie so fett auf die Brust tätowieren lassen als Mann oder so. Ich würde mir aus Protesten Bieber auf die Brust tätowieren lassen. Nicht ein Ups, da Bieber, habe ich mich woanders. daneben gesetzt. Komm, ein Bieber im Schritt Nice. tätowiert wäre toll. Ja, wenn du einen Penis hast, und wenn es dann so aussieht, wird er den annagen oder so, aber bei Nein, weil einer das ja Frau. doch ein Beaver ist ja auch die für Schama bei der Frau Bezeichnung. Ekelpaket. Sag ja nicht, dass du das Haar dir stehen lassen musst, sondern bloß, wenn du da halt ein Biber hast, dann kannst du es trotzdem sagen und die Vorteile davon nutzen, Ich den Chat zu. will da kein Biber. Ich will Mochtest du die keinen Biberbrüder Biber. nicht? Catdog. Ich mochte die Biberbrüder mehr. Ich muss sagen, ich mochte Ren und Stimpy immer noch am meisten und Rocco. Rockos Lernen modernes Leben. Leben. Mit irgendwas, was da immer danach Eigentlich voll kam. daneben. Hier, Hefner, Heffer. Heffer? Heffer. Hefner, ja. Der war total Nee, nicht cool. Heffner, Heffer. Heffer hieß der nur? Heffer. Okay, aber den fand ich total cool. Verdammt, wie hieß die Schildkröte War ein nochmal? bisschen degeneriert. Oh, die Schildkröte war auch. Und vor allem, wenn du dir das jetzt mal mit Verstand anguckst, das Kind bist ja dumm wie Brot, da guckst du alles, was irgendwie sich bewegt. Und jetzt guckst du so und du merkst einfach, Dumm alles sind. dass Rocco für eine Sex-Hotline arbeitet. Nee, bevor er beim Ja. Comicladen war. Nein, aber Rocco arbeitet für eine Sex-Hotline. Da ist so ein Schild, so sei sexy, sei versaut. So, und als Kind sitzt du da so, ha, voll lustig, haha. Und als Erwachsener denkst du dir, oh mein Gott. Oder allein, wie geil Oh mein Mrs. Gott. Big Man, Oh Big mein Head Gott. auf ihn ist. Boah, ja, stimmt, die blöde Kröte, Ja, die ja. komplette Milf da, einfach nur so. Die ist keine Milf. Milf? Alter, Mom, I don't nee. like to fuck. Warte, So. was war da noch? Da war auch, glaube ich, eine Folge mit Läusen und sowas. Da hatte ich voll die Albträume von. Ja. Alter. What? Die eine, wo die Ja. Schildkröte plötzlich erwachsen wird, dann so diesen zu dieser Insel gezogen wird, um dort Sex zu haben und dann plötzlich Disco tanzt. Und sonst also Pubertät durchgeht und das Ganze. Die habe ich tatsächlich, glaube ich, nie gesehen. Echt nicht, es fängt irgendwie an. Ist egal. Es ist Nein, eine ist es schlimme nicht. Serie. Also diesmal, wenn ihr mithört, sind wir wirklich von Thema zu Thema am Durchlaufen ohne Punkt und Komma. Und ich versuche gerade einfach bloß mit Sven mitzuhalten. So, ich gehe zu Nummer 2. Das nächste Störteberger, diesmal aber ein Pilsnerbier. Gehaltvoll Oh mein herb. Gott, die haben so Beinen. Mal schauen, ob die einen Pilz wenigstens hinkriegen. Shut up and drink. Shadaba. Shadaba. Shadaba ist das altgriechische Wort für Shadaba. Boah, ich würde das fast in die Wow. gleiche Kategorie wie Kilkenny reinpacken. Was willst du? Was, mögt ihr Kilkenny, das Bier? Ja, das ist ganz Ja. okay. Ich mag es Letztens nicht erst wirklich, Angelo getrunken. weil Kilkenny ist einfach so, ja nix. Das ist so. Schon mal Guinness gesoffen? Ja, Guinness hat ein bisschen gehaltvoller, da hast du wenigstens was geschmackt. Da, Kilkenny ist. Komm, Kilkenny, da hast du einfach nur dünner Geschmack oder so. Das ist die Cola Zero für mich gefallen. Trinken wie Wasser ist doch super. Ja, und Mann, wie bist du das ist drin in das der hier. Kopf? Mit ein bisschen was säurerem Aufstoß, würde ich Was? nennen. Du bist so ein Japaner. Ja, so, hey, das ist so bitter, der So darf ein Japaner, wollte ich gerade nicht. sagen, oder? Nein, so ein Jammerlappen. Das ist so eklig. Und jetzt so, da ist ja gar nichts dran. Das ist wie Kilkenny, voll ekelhaft. Dass du ein Nein. Japaner bist. Mein komplettes Problem war halt, das erste konntest du trinken, wenn du nicht aufhörst, weil wirklich der Nachgeschmack. Boah, Christian, du Japaner, Hey, ey. vielleicht ist es bloß mein trainierter Gaumen, weil ich weiß nicht, mochtet ihr sofort, sobald ihr angefangen habt zu trinken, Bier? Ja. Nein, aber das lag auch daran, dass ich auch so das übelste Pisszeug habe. Also Ich ich durfte immer mochte. von meinem Opa damals den ersten Schluck Bier trinken, seit ich ein kleines Kind war. Ja, aber bei uns eh nicht, aber trotzdem. Mein Opa war super. Also. Mein Opa war super. Ja, besonders in Auschwitz. Ich bin mir mal überlegen, diesen Suppe? Sekt, nein, einfach diesen Sekt mit ein paar Skittles aufzuwerten. Ich frage mich, ob dieses Experiment funktionieren würde. Ich weiß nicht, was da auf den Skittles drauf ist. Wenn du Pech hast, dann wird's ja sprudeln wie Mentos oder so. Ist egal, die Flasche ist leer genug. Ich wäre vorsichtig, ich Schon hatte voll. mal bloß ein bisschen was Salz im Bier gehabt und plötzlich. Warum willst du Salz im Bier? Bist du eigentlich bescheuert? Also ich habe hier einen gelben, Ich einen hatte roten, nicht einen orangenen, einen nachgedacht und lilanen, wollte. einen grünen. Ich hatte nicht Lila? nachgedacht und hatte jemand anderem Salz ins Bier gepackt. Ja, ist klar. Weiterer Untertitel: Granatwerfer. Fump. Ja, ziemlich das war das Ergebnis von dem Salz im Bier. Nichts passiert? Fump. Es sprudelt etwas mehr. Ja, dann geht's ja. Ist ein kleiner Tornado. Oh, sieht aber cool aus. Geil, ne? Ja, so würde man, glaube ich, im Film darstellen, wenn plötzlich sich eine böse Droge in deinem Getränk auflöst. Mit Skittles. Ja, nee, mit dem, dass halt sich so, oh, es sprudelt, es löst sich auf, weil das muss ja passieren, damit es weg ist. Das sieht echt interessant aus. Jetzt hat er ein Tornado im Glas. Das sieht aus, als würde ich irgendwie Beruhigungstabletten mit Alkohol mischen. Oh ja, die Irgendwie gute tust Methode. es. Das sind Skittles, verdammt! Skittles sind Beruhigungstabletten gewesen, früher im Vietnamkrieg. Sind die nicht? Doubt that. Prove me wrong. Ja. Pass mal auf, du. Ja, warte, ihr Was meinst du? Google-Fu Wann ist mächtig. sollen die, als wann sollen die als Beruhigungsmittel im Vietnamkrieg? Vietnamkrieg. Ja, aber sie wurden leider erst Google, erfunden. Beruhigungsmittel Vietnamkrieg. Viel Spaß. Nein, nein. Skittles wurden ab 1974 in England produziert. Nach der Einführung in Nordamerika im Jahr 1979 wurde 3 Jahre später auch die Produktion überwiegend in den USA vorgenommen. Wann war der Ja. Vietnamkrieg? Wann ist der Vietnamkrieg Warte. geendet? Ja, ich war auch gerade dagegen bis Das weiß keiner von uns, oder? Ich sage. 75. 75 Gott hingegen, ja. verdammt, Von ich wollte es gerade 75 bis sagen! Und jetzt glaubt es mir 75. keiner. Könnte also sein. Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg wurde von etwa 1955 bis 1975 in und um Vietnam geführt. Also kann das schon mal alles gar nicht stimmen. Warte. Nee. Du hast bloß gesagt, dass das eingeführt wurde in USA in der Zeit, nicht in Vietnam. Wann wurde Skittles in Vietnam eingeführt? Das ist doch scheißegal. Glaubst du wirklich, dass US-Truppen in Vietnam Kampfmittel produziert haben? Beziehungsweise in dem Fall Beruhigungsmittel, das bezweifle ich doch sehr stark. Opium? Tonnen von Opium? In Vietnam gibt es die gar nicht. Die haben Tonnen von Opium produziert. In Vietnam? Aber die hießen da nicht Skittles, verdammt. Ich hab recht. Nee, Skittles? Nein. Betäubungsmittel? Ja. Ja. Aber ich redete von Skittles. Ja, aber du hast gesagt, ob die Betäubungsmittel produziert hätten. Obwohl du sofort akzeptiert hast, dass Skittles Betäubungsmittel sind. Warte, Skittle, Beruhigungsmittel. Zweifel ich. Allein Zucker und ist da nicht noch Nuss drin oder ist da Nuss drin? Das sieht jetzt aus Sohn wie starb bei einer Was ist das für ein Satz? Sohn starb bei einer Skittles-Party, starb. Jetzt spricht der Vater. Das sieht jetzt aus, also es hat mittlerweile schon die lila Farbe verloren, jetzt sieht es von oben aus wie ein Auge. Das ist so ekelhaft. Ich meine, die Übersetzung, das klingt wie eine automatische Übersetzung, Sven. Sag nein zu Drogen. Rezeptpflichtige Medikamente, Skittles. Oh, warum habe ich das getan? Weil du dumm wie Brot. Nein, weil ihr mich überredet habt. Das ist alles eure Schuld. Ihr versaut mir meinen Alkohol. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Habt ihr eigentlich schon... warte mal, ich hau mal ein kurzes Thema rein. Ich hab es wieder. Seid ihr eigentlich noch bei Pokémon Go dabei? Also nein. Ich habe mittlerweile schon aufgegeben. Ich auch. Was heißt aufgegeben, aber schon kein Bock mehr? Ich musste ja mein Handy einschicken wegen Kamera kaputt. Deshalb ist Pokémon Go okay, gerade... Okay, aber du wärst theoretisch noch dabei gerade. Also ich hatte riesige Probleme mit dem GPS und jetzt, wo meine Kamera den Geist aufgegeben hat, habe ich die Vermutung, dass vielleicht das mit dran gehangen hat und irgendwas an meinem Handy richtig am Arsch war. Aber wenn es funktionieren würde, würde ich es noch weiter zocken wollen. Jedenfalls irgendwie ein Spielfehler, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, neuer Spielfehler, ließ irgendwie unbesiegbare Eier in die Arenen packen. Ja, das habe ich gelesen, total geil. Oh yeah. Weil das war etwas, was mich ein bisschen aufgeregt hat. Das Problem war, weil du möchtest ja eigentlich, dass die Orte ein bisschen permanenter gehalten werden, damit sich wirklich so etwas wie ein Raid erstmal sammeln muss, damit du andere Orte einnehmen kannst, oder? Ich glaube nicht, dass das der Sinn davon war. Nee, nicht, aber das wäre halt was eigentlich ein Äquivalent zu anderen Systemen oder so wäre. Weil, was bringt es, den Ort einzunehmen? Ja, du kriegst ein paar Punkte für Tag, aber es wäre doch toll, wenn dein Team das auch mal länger halten könnte als irgendwie 4 Stunden und dann hat irgendwie ein Viertklässler das wieder übernommen. Aber ist das in letzter Zeit nicht irgendwie generell irgendwie so ultra krass mit dem Negativ-Hype von allem, was irgendwie ein Videospiel gerade rauskommt, das irgendwie im Moment, also zur Zeit, habe ich zumindest irgendwie echt nur das Gefühl, dass es primär nicht darauf konzentriert wird, was gut an dem Spiel ist, sondern ey, das Spiel ist raus, lass das sofort auseinandernehmen. Ja, stimmt. Ne? Das und das so. Das Spiel ist 2 Stunden alt. Da ist der und der Bug drin. Ich habe das nicht mitbekommen. Das ist so. Ich hab's nicht mitbekommen, aber ich kann mir denken, dass es zum großen Teil daran ist, weil wir alle Leute, besonders wir, haben ja die Hoffnung, irgendwann publik zu werden oder sonst was. Und die Meinungen, die negativ sind, werden natürlich immer weiter verbreitet. Ja, aber komm jetzt mal ganz ehrlich, wenn es um so Scheiße geht wie, da fehlt ein Buchstabe. So, weiß ich nicht, muss man da halt auch nicht so ein scheiß Theater drum machen. Die können nicht mehr richtig schreiben. Ich stelle mir wirklich vor, wie so ein Degenerierter, also nicht ein Degenerierter, aber ein gesunder Degenerierter, der wirklich so vor dem Bildschirm sitzt, so, da fehlt ein Buchstabe. Gott verdammt! Jetzt schreibe ich erstmal eine Steam-Review. Da fehlt ein Buchstabe. Und schreib Buchstabe falsch und schreib nur Buchstab. Da fehlt ein Buchstab. Ich weiß nicht, über was ich gezockt hatte. Buchstabendreher und sowas drin, so ein Bockstab. Nee, besser ist schlechte Übersetzung, weil ich hatte zum Beispiel, heute irgendwas, ich weiß nicht mehr, was das war, verdammt. Da hatte ich statt File, also Datei, hatte ich Pfeile im Deutschen. Und ich kann meine Pfeile nicht finden. Sonst bei Desktop Please. Dungeons hatte ich die besten Übersetzungsfehler bisher. Weil, was heißt Exit auf Deutsch? Ausgang. Ausfahrt. Ja, sehr schön. Oder statt Speichern, Sparen. Was? Hey, safe ist sparen. Das ist das Problem, wenn Leute die falsche Übersetzung nutzen. Spar dir das Spielen dieses Spiels. Ja, das war eh dann im Nachhinein sehr, sehr pay to win. Aber, nee, aber das, ich sag mal, ich bin auch nicht gerade jetzt unschuldig. In jüngster Zeit habe ich auch, wenn mich Leute nach irgendwelchen Titeln gefragt haben, auch nicht unbedingt immer so Positives raushängen lassen. Von welchem? Die Sache ist aber einfach nur, mir ist echt aufgefallen, ich bin nicht alleine. Und wir sind nicht gerade kleine Gruppe. Wir sind eine nicht gerade kleine Gruppe. Und ich möchte eine Initiative starten. Findet auch die positiven Dinge. Hashtag findet auch die positiven Dinge in kleinen Spielen und kleinen Dingen des Lebens. Und dann in dem Hashtag noch ein Hashtag eingebaut, Hashtag that's what she said. Ich war jetzt bloß erinnert an Zombieland. Fucking, wie haben die da das nochmal ausgedrückt? Appreciate the little things wurde einfach... Ach ja, stimmt. Ja, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Regel 43. Ja, genau. Appreciate the little things in life. Ja, genau. Ja, das wäre halt also, deine Aussage bloß besser mit dem Filmzitat. Das heißt schon mal breitere Massenwirkung. Nee, weil das war das jüngste Beispiel, an dem mir das wirklich extrem Enjoy the little things! Wirklich, ja, richtig. Aber die krassen Dinge, an denen mir das wirklich aufgefallen ist, sind halt Pokémon Go und halt jetzt frisch erschienen letzte Woche No Man's Sky. Da eskaliert einfach alles gerade. Das würde ich schon gern spielen, No Man's Sky. Es ist aber ein kleiner Unterschied für mich, weil Pokémon Go ist noch in der Beta. Sie haben zwar unglaubliche Popularität, aber das haben die nicht erwartet oder wirklich gewollt. Okay, aber sie haben es so bekommen. So, No Man's Sky ist fertig. Wenn du irgendwas mit Pokémon rausholst, weißt du, dass du damit Erfolg haben wirst. Wenn du dann noch von Nintendo gesponsert wirst und unterstützt wirst, weißt du, dass da was Gutes bei rauskommt. Wenn Nintendo ein Drittel der Anteile an deiner Firma hat. Wenn Nintendo. Nintendo. Das ist lateinisch für nie wieder. Nintendo. Nie wieder Tetten. Ich zweifle, dass die Übersetzung. Die sind, glaube ich, diese Woche sind sie zum Beispiel bei No Man's Sky mittlerweile schon so weit gegangen, bei Reddit oder so, haben die dann jetzt eine Liste aufgeführt über alle Sachen, die dem Spiel fehlen, die vorher irgendwie missverständlich gar nicht oder zumindest vom Trailer und vom Spielszenen her überhaupt nicht mehr vorkommen. Das Geile ist, wie sie dann die Titel umgeändert haben. No Man's PC can handle it. Ja. Total krass. Das ist, wobei ganz ehrlich, das erwarte ich mittlerweile leider schon. Das ist eine traurige Gewissheit, dass ich nicht davon ausgehe, dass irgendwas, was für eine Konsole programmiert wird, auf dem PC innerhalb der ersten Woche funktioniert. Vor allem, wenn einfach Indie-Entwickler es so viel besser hinkriegen mit der Performance. Gut, bis auf Ark. Ark ist da vollkommen raus, aber so andere Indie-Entwickler, hier jetzt wie bei Dead by Daylight, ohne Scheiß. Also natürlich gab es da scheiß Bugs, weißt du. Natürlich gab es da so Kleinigkeiten, aber von der Performance her, muss ich sagen, habe ich selten von einem Indie-Studio sowas Gutes gesehen. Auch jetzt mit der, es gab jetzt auch eine Erweiterung und die ist komplett kostenlos für jeden. Denkst du dir auch so, what? Ja, mit Performance muss ich sagen, ich war ja angenehm überrascht in letzter Zeit bei Overwatch. Ja? Weil einfach fucking Overwatch lief auf meiner Maschine noch gut im Multiplayer. Zwei Sachen. Ja, natürlich. Aber sprich zu Ende. Ja, nee, also bloß, es ist ein schönes Spiel, was gut aussieht. Natürlich ein kleines bisschen Comic-Grafik, aber trotzdem, ich habe bloß 4 GB und das. Ich war auch immer am Überlegen, mir das mal zu kaufen. Ich habe bloß halt Overwatch. Die Demo gespielt. Also, nee, Beta, als das in der Zeit war für Free-to-Play und dann. Das war Open Beta. Open Beta, und das dann. Lief halt gut. Und ich bin echt am Überlegen, mir Undertale zu kaufen, weil Undertale ist auch so ein Spiel, wo ich mir denke, so, oh, das sieht total scheiße aus. Aber eigentlich müsste es. Aber bevor wir weiterspringen. Entschuldige, dass ich bei Undertale. Ja. Warte, hier. So, da, warte. Entschuldigung, dass ich dich bei Undertale unterbreche. Aber zu Christian erstmal, ja, das war nämlich genau der Punkt, den ich sagen wollte. Es ist halt jetzt so in dem Sinne keine, oh wow, wir brauchen ultra hardcore Real-Life-Grafik bei Overwatch. Ich denke, Blizzard hat da auch eher den Anspruch Richtung, ey, wir brauchen so viele Leute wie möglich, die das spielen können, als irgendwie so, wir brauchen nur die oberen 10%, die den Rechner dafür haben. Mhm. Ansonsten dann um das Ganze mal bei No Man's Sky jetzt mal abzuschließen. Neben dieser Liste bei den ganzen Sachen, die jetzt noch fehlten, kam jetzt nämlich noch hinzu, dass die vorher angekündigten Gratis-DLC, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt ein S hinten dran hängt oder nicht, dass die jetzt irgendwie doch kosten sollen. Von was? Nett. Von No Man's Sky. Ja? Also vorher angekündigte Gratis-DLC oder zumindest günstige DLC werden auf jeden Fall jetzt verhältnismäßig doch eine Stange mehr kosten. Ich behaupte jetzt einfach mal, weil wahrscheinlich die Verkaufserlöse nicht so, wie sie sich dachten. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder weil die Arbeit, die sie jetzt im Nachhinein reinstecken müssen, einfach jetzt viel zu teuer wird. Ansonsten der ganze Content, der nämlich teilweise dann auch in den Trailern zu sehen war und auch so in Gesprächen so sich kristallisiert hat, kommt nämlich im Endeffekt jetzt auch erst teilweise mit DLCs. Na. Ja, das ist super. Das freut mich wirklich, dass ich jetzt so schon zu. Es ist ja schon bei, wo ich heute schon. Ich bin parallel übrigens gerade Battlefield 4 nochmal am Saugen, so zum Thema. Jetzt in 11 Tagen geht nämlich auch die Battlefield 1 Open Beta los, deswegen mal so langsam wieder in das Spiel reinkommen. Da fuckt es mich ja schon teilweise ab, dass wenn du wirklich das Spiel spielen willst, jetzt wirklich den Season Pass brauchst. Also wirklich brauchst, weil irgendwie Ich nach habe einer mir gerade Zeit stehen die Undertale Server. gekauft. Ja, Entschuldigung, ich bin schnell zu Ende, weil da bist du nämlich ähnlich wie bei Altstadt, dann bist du halt raus, weil du kannst halt dann nur deine 7 Standard-Maps spielen, während dann alle anderen dann irgendwie die restlichen 14 spielen. Die Server stellen sich dann auch darauf um, dass sie dich zum Beispiel nur noch connecten lassen, wenn du halt entsprechend das DLC installiert hast. So, und da schrumpft der Spaß Oh, einfach nett. komplett weg. Deine Mutter schrumpft. Ja, weil das ist so dieses so, ey, geil, cool. Das ist mir nicht zweimal passiert. Ich wollte joinen. Hab am Release-Tag eines neuen DLCs die Server, die wohl irgendwo schon im Ausland sitzen oder so, oder die Leute, die sich um die Server kümmern, die konnten das in ihrem Land schon runterladen. Aber ich konnte nicht auf dem Server connecten, weil das in Deutschland noch nicht verfügbar war. Boah, Das bitter, war voll ganz mies, weil bitter. vor allem dieses, oh, was ist dieses neue Icon da? Na, egal, einfach join. So, Klick, hat klick, das schon klick, irgendwas mit klick, irgendeinem Update zu tun? Ja, Doppelklick so. Ja, you cannot join the game because bla bla bla, DLC fehlt so. klick. Because you are German and you are a Ui. fucking Nazi. Und das ist halt so dieses, ja, ich wurde auch zweimal gebannt, weil ich Deutscher bin. Ja, Ghost in the Shell, so ein Scheiß, ne? Ja, da bin ich. Ey, ich habe immer noch ein Permaban. Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Ey. Ich hab Warum? 2,49 € dafür ausgegeben. Fuck der Firma. Ey, wer ist das? Warte mal. Ghost in the Er war bei. Shell. Es war halt bei. Ne, warte. Das war im Sale, oder? Ja. Ja, das war am Sale. Ich habe es für 2 € Schlag mich tot gekriegt. Oder für 1,99 irgendwas, die Ecke. 2,29, Hast du 2,49. mal den Support angeschrieben von denen? Boah, ohne Scheiß, ich habe da so keinen Bock, mich mit denen wegen diesem Schrottspiel rumzuärgern. Warte. Nee, warte, das ist die Serie. Warte, das macht keinen Ah. Sinn. Warte. Also für die, die es nicht kennen. Ghost in the Shell ist ein Free-to-Play First-Person-Action-Shooter, der sehr, sehr in der Art an CS oder Team Nein, Fortress an. nein, das tust du nicht. Du vergleichst nicht CS mit diesem Spiel. Vergleich es mit irgendeinem anderen Drecks-Free-to-Play-Shooter, der auf Steam ist. Aber vergleich es bitte nicht mit einem Titel, für den man wirklich Geld ausgibt und der wirklich bei dem E-Sport existiert. Und der von Valve ist. Bitte nicht. Ich bitte dich Okay, mit wirklich, tu das CSGO. nicht. Selbes Spiel, dummes Grafik-Update. Das ist auch egal. Wie heißt diese Ja. Hurensohn-Firma? Christian, du wohnst auch in Gladbach, das weißt du. Das heißt, ich werde herausfinden, wo du wohnst und werde dir dafür auf die Schnauze hauen. Der Entwickler? Feuerwehr! Niopel? Niopel? Njop, Njopel. das erinnert mich. Und der Publisher? Nexon. Fickt euch. Hier den einen Film, den Fickt ich euch vielleicht demnächst einfach. zeigen möchte. Ich kann nicht Das erkennt spielen. man null. Ja, ich weiß. Sieht scheiße aus, aber Gott sei Dank Außer so. Hochfeld. Nee, das Beste Ja, ist, jedenfalls, bis das ich konnte Blut von heute kocht. auf morgen Ein konnte ich nicht mehr spielen. Topf mit Blut. Ja, dieser Spieler ist vom Spiel ausgeschlossen. Hä? Wo bin ich? Permaban. ID gebunden. Was ist da passiert? Ja, ich war für das Spiel offensichtlich zu gut. Dieser Spieler ist gebunden. Du hast gecheatet, Mann. Du hast wirklich connecten Ja, können ich bin halt innerhalb der voll ersten Minute. gecheatet. Ich hab mit dieser geilen Kollisionsabfrage, so wenn ich schon 5 Meter hinter einer Mauer verschwunden bin, trotzdem noch von hinten abgeknallt wurde. Das ist der Sterbe-Cheat. Ja, nee, wenn du das so Ja, siehst, das heißt, du egal, hast Fakt, ich auch. habe gecheatet, ne, weil ich gestorben bin. Aber Ja, das heißt eben, auch, ja. du hast jemanden erschossen, der gar nicht mehr dort war, wo du hingeschossen hast. Nee, ich habe das witzigerweise nie hingekriegt, den Mann abzuknallen, obwohl er schon 5 Meter hinter der Ecke war. Nee, aber wenn du es ja bei dir auf dem PC ordentlich jemanden erschießt, dann war der bei dem auf dem PC ja auch wo weiter anders. Und das heißt, du hast Ach so, gecheatet. ja. Ja, oh Gott, ja, ich habe gecheatet. Ja, Das lag. Spiel ist einfach so behindert. Oh, Lag-Hack. das Spiel ist einfach so behindert, ey. Ja, Das ist nichts einfach so Besonderes, behindert, ohne nichts besonders Scheiße. Wollen wir jetzt mal zum Film kommen? Nein, du wolltest noch was von Undertale erzählen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt Erzähl hast du was von so viel Undertale. gelabert. Ja, Undertale hier. Ich habe sonst so viel Redeanteil in diesem Podcast, so, das ist mir egal. Halt's Maul! Undertale hat ja die Politik, dass du keinen einzigen Menschen töten musst, wenn du das nicht willst. Du kannst dieses Spiel komplett ohne jemanden. Halt doch die Fritze, du erzählst jedes Mal den ganzen Film, wenn wir dazu kommen. Lass mich dieses Spiel erzählen. Aber Christian möchte es noch spielen. Aber Christian möchte es noch spielen und völlig unvoreingenommen da rangehen. Okay, dann metzel einfach alles ab, was du siehst. Und leben mit den Konsequenzen. Genau. Deal with the consequences. In den Warenkorb als Geschenk kaufen. Aber Zwiebel, ich muss so tun, was als denn? Ob ich hole. Jetzt hast du auch Undertale. Nein. Nein. Das koop-trächtige Spiel. Naja, auf jeden Fall. Undertale, ich habe bloß mitbekommen, es soll irgendwie sehr viele Indie-Jokes und Genre-Jokes und sowas kommen. Was witzig ist, der Papst hat das, glaube ich, geschenkt bekommen. Sven, was machst du da? Was mache ich wo? Du hast eben die ganze Zeit links zur Kamera geguckt. Ja, weil auf einmal voll der krasse Regen hier eingesetzt hat. Er musste rotzen. Ist es hier so, ich frag mich die ganze Zeit schon, Alter, was ist es hier so kalt an meinen Füßen? Ja, was what the fuck einfach. Ey. Was ist so kalt an meinen Füßen? Vielleicht sollst du deine Füße nicht aus dem Fenster halten. Nein, ich hab hier die Balkontür auf und im Badezimmer ist das Fenster auf und dann kommt hier dann so ein bisschen Durchzug, aber jetzt auf einmal so. Dann kommt da der Fluss von der Nordsee. Eieiei. Jetzt wird nur noch Gewitter, Blitz einschlagen. Ich freu mich. Ja, was soll ich denn jetzt rauchen? Jetzt komm mir nicht hier mit, hör auf mit Rauchen. Nee, Rauch im McDonald's. Ich werde keinen einzigen Fuß in diesen Laden setzen. Was, magst du nicht McDonald's? Nein. Ich bin eigentlich auch mehr für Burger King oder so, aber McDonald's hat jetzt bei mir eine Sache leicht mich getroffen, weil du jetzt endlich, ich weiß nicht, wie lange ist das, dass du die Beilagen bestimmen kannst zwischen allen Sachen frei? Was für Beilagen? Das ist schon immer so. Nein. Seit Menschengedenken. Was für Beilagen? Also, du hast ja normalerweise bei einem Menü, hast ja einen Burger und Pommes und Getränk gehabt oder so. Ja, dann sagst du, ich will was anderes, das mache ich auch schon immer. Ja, aber du hast den Vorteil von Titten. Du auch. Ich auch. Ja, aber der Faktor der Titten hängt ab von dem Geschlechtsteil der zweiter Abdrutter. Nein, das ist, du kannst, ist doch scheißegal, ob die dir jetzt da ein bisschen Reis drauf pappen oder irgendwelche Frittenbommel. Reis? Was? Vor allem Fritten. Reis? Wo gehst du mit McDonald's? Was? Jeder regt sich jetzt über den Reis auf und niemand über das Wort Frittenbommel. Ja, natürlich. Frittenbommel. Reis ist ja viel schlimmer. Was interessiert mich doch diese scheiß Drecksbelgier, die eigentlich nur Franzosen sind. Nee, aber jetzt kannst du halt beim Menü zum Beispiel zwei Milchshakes haben. Ja. Boah, geil. Ja. Zwei Milchshakes. Ja. Yeah. Ich hätte gern statt der Pommes mal lieber einen Milchshake. Wo kennt ihr das? Pommes in den Milchshake zu zunken, das ist voll lecker. Ich hab's normalerweise mit dem McSundae oder so gemacht, halt einfach bloß. Ja, das ist auch voll schönes gut. Milcheis mit Pommes, leicht salzig. Das ist lecker, Mann. Das ist so geil. Boah, das ist total gut. Hat mir als letztes Jahr war ein Freund von mir aus Amerika, hat ein halbes Jahr bei mir gewohnt und hat mir das gezeigt. Und ich so, Alter, bist du ekelhaft? Das ist doch auch mein Problem. Alle gucken dich an und denken, als ob du doof bist. So, warum machst du Pommes in Eis? Ey. Oh, das ist doch wahnsinnig. Ich hab das dann wirklich einmal gemacht, da war ich mit einer Freundin bei McDonald's. Und dann sitze ich da so und bin das so am Fressen. Und auf einmal gucke ich so um mich und alle gucken mich so an. So. Also Business as usual. Wey, ich hab, danke. Kannst du die Kamera ein bisschen tiefer halten, wenn du so am bist? Wir könnten mehr Zuschauer suchen. Sag mal, bist du, ey, perverses Schwein. So, Andrea, du kannst dich nachher bei mir unterm Tisch bedanken. Oh, Niveau so tief. Ja, wenn du mit einer Kettensäge oder mit einer Kneifzange? Kneifzange. Das habe ich lieber. Nicht Pinzette. Also wenn ich schon die Wahl habe. Blitzrunde, Kettensäge oder Kneifzange. Kettensäge. Gott. Die Antwort, Blitzrunde. Alkohol. Nein. Also Kettensäge. Eins der beiden und keine Erklärung. Kneifzange. Sag ich doch. Und von dir auch, Sven? Ja, ich hab doch schon vorhin geantwortet. Gott, aber Kneifzange. Eindeutig. Eindeutig. Kein Geschmack für Horror-Genres. Ja, und du? Du musst ja auch was sagen. Ich hab gesagt Kettensäge. Kettensäge, aber... Das war ja mal wieder abgeschnitten von Skype. Das hört er mal wieder. Soll ich den Typen mal zurückrufen? So, ey, hier ist nochmal der Typ von vorhin. So. Möchtest du bei unserem Podcast sein? Bitte, bitte. Ja. Dann komm, ich hab mich verwählt. Wie gäbe er das denn? Wenn er dann noch einen Namen mit W hat oder so. Ich hab grad Geräusche von hinten. Ja, das ist unser Freund, verwählt Werner. Ja. Hallo. Hey. Jo. Danke. Professionell bis in die letzten Gliedmaßen, ja, oder? Bin ich das schuld oder ist das dein? Ja, bin ich schuld oder die Welt, wo ich dich lebe? Kannst du noch an Sache XYZ denken, so? Nee. Ja, bestimmt. Nee. Echt? Nice. Komm, lass zocken. Warte. Was? Du hast keine Ahnung, wie es funktioniert und das macht so perfekt. Okay, gut, aber kommen wir zum Film, Christian. Christian, Film. Ja, ja, okay. Du musst du futtern, sei mal ein bisschen professionell hier. So kriegen wir nicht Sponsoren. Apropos, wir sind übrigens offiziell auf der Suche nach Sponsoren. Falls euch das halbwegs gefällt, was wir hier tun, halbwegs, falls ihr damit leben könnt, dass wir Minderheiten beleidigen, unsere ernsthafte Meinung wiedergeben und über tagesaktuelle Themen sprechen. Und das Video eine Woche später rausbringen. Und das eine Woche später rausbringen. Ja. Sponsert uns, bitte, bitte. Wir wollen uns prostituieren für die Medienwirtschaft. Bloß keiner hat uns Geld angeboten bisher. Gebt uns Geld! Es kostet die Welt! Ich zahl sie am Stück. Nee, fuck, ich kauf sie am Stück. Und zahl sie... Fuck, wie ging das weiter? Deutsche Lieder, die fallen mir sofort. Oh, du kannst hier so rumhüpfen, total süß. Ja, das ist... Alter, wie laut ist der Ring, ey. Und also die beiden so anderen sind, glaube ich, was am Zocken. Fang einfach an, das ist schon okay. Aber während ihr am Zocken seid, könnten wir ja vielleicht über was anderes reden, nämlich... Lass das gleich machen, jetzt im Ernst. Okay. Lass das gleich machen. So, okay. Nämlich dieses Mal, ja, wir gucken Filme, einen pro Woche, von 250 der Besten der Welt, die leider immer wechselt, aber wir holen uns schon irgendwann auf. Dieses Mal, hört man den Gandhi. Kurze Zwischenfrage für alle, die fresh einschalten. Wir machen das natürlich immer am Ende des Podcasts. Hört man den Regen? Ja, ich höre den bei dir. Leute, damit müsst ihr leben, das ist die Natur. Aber wir gucken gute Filme. 250 Gandhi. Top Gandhi. Das war für diese Woche angesagt. Ich habe ihn mit Freude geguckt. Ich werde mir auch überhaupt nicht jetzt die Zusammenfassung des Films aus dem Internet ziehen, um irgendwie halbwegs mitreden zu können. Kennst du Gandhi nicht? Gut, also gibt es kein Votum von Sven dieses Mal. Schäm dich. Ganz viel Schande. Oh, das wird ja voll gut, wenn zwei Leute für den Film bohren. Ja. Ich sehe schon den neuen Platz 1. Ja, besser als dass einer votet, der ihn nicht gesehen hat? Nein, das finde ich vollkommen irrelevant. Also Gandhi kennt, glaube ich, jeder Mensch. Gandhi ist derjenige, der sich friedfertig gegen den Krieg in den Hungerstreik begeben hat. Halt auch die Religion in Frage gestellt hat, selber gläubiger Buddhist gewesen ist, halt auch viele Bücher verfasst hat. Ja, entschuldige bitte, jeder wird ja wohl Google benutzen können, wenn er möchte. Osama Bin Kingsley. Genau, Bin Kingsley hat den Gandhi gespielt und halt auch ich finde auch einfach, die haben das so gut hingekriegt, auch seine Haltung hinzukriegen und die Art, wie der geredet hat, so diese Mimik-Gestik-Sache, der sieht ihm auch total ähnlich, das ist total creepy einfach. Ich habe bloß ein bisschen Problem, er sah zu gesund aus. Weil Gandhi ist einfach meistens so fucking dürre wie sonst was. Und da war Ben Kingsley so, wow, Gandhi war eigentlich ein bisschen buff unter den Roben. Nein, aber ich glaube, wenn man wirklich, das kannst du nicht irgendwie mit Computer oder so hinkriegen. Da hätte er schon wirklich hungern müssen. Kennst du noch, weißt du noch, bei Christian Bale die eine Rolle, als er der Junkie war, wieder aussah? Und ich meine, Ben Kingsley ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, weißt du? Also ich glaube, das hätte einfach von vorn und hinten nicht funktioniert. Also aber ich finde, dafür haben die das halt echt gut gemacht. Ich kann es verstehen, die hätten vielleicht bloß ein bisschen mehr Schminke auf den Körper machen sollen, so wie 300, dass du halt, anstelle, dass du mehr Sixpacks hast, dass du halt mehr Mage hast. Ja, aber trotzdem hast du ja die Breite. Bringt dir ja nichts, wenn du dann Rippen siehst und trotzdem ist der breit wie ein Boot. Also, es war nicht mehr, dass die Rippen, weil die haben die ja übertüncht mit den Klamotten. Mir war es eher, dass die halt Muskeln hatten. Und wenn du plötzlich Bizeps hast, Bei Bizeps Gandhi, das ist so. Nö. Man hat mal also Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Ich hab ne Spritzpistole, ja, das ist so toll. Oh Gott. Das aber erstmal. Ich muss zugeben. Nee, aber ich finde einfach vom Film her ist es. Ich fand den gut. Also Ben Kingsley, ich habe auch noch keinen einzigen Film mit Ben Kingsley gesehen, die ich nicht hätte leiden können. Iron Man 3. Ey, der war super. Den hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht geguckt. Der war super. Fuck you, wenn du was dagegen sagen willst. Wiederholst du den Satz nochmal bitte? Hab ich nicht geguckt. Nein, nein, Christian gerade. Der war super, du Arschloch. Wow. Das ist ein Zusatz. Wow. Der war vorher nicht drin. Wow, wow. Geschiedene Leute, ich. Wow. Nein, weg. Es war kein Iron Man-Film, es war ein Tony Stark-Film, aber er war gut. Ich hab nach 1, also ich hab mir den zweiten Teil, hab ich mir, glaube ich, die ersten 15 Minuten angeguckt und die fand ich schon scheiße. Also der zweite war scheiße. Stell dir bloß vor. Hör mich an, das nee, stell dir vor, der Kerl, der Lethal Rappen geschrieben hat, ja? Würde einen Tony Stark-Film schreiben. Genau so ist das geworden. Es wurde ein Buddy-Cop-Film. Ein kleiner, degenerierter, behinderter Junge aus dem niedersten Drecks-Hinterlandsdorf oder so. Sven, die Hand. Sven, die Hand. Wir sind auf einem anderen Film am Reden, vielleicht. Alles klar. High Five! Ja, yeah, Finger! So, bald Gandhi. Ich bin auch positiv dem. Ich bin auch positiv den eingestellt. Auch wenn ich sagen muss, ich hatte den dieses Mal jetzt so nicht ganz angesehen. So, ich habe den bloß so leicht durchgeklickt. Aber ich hatte den mal komplett gesehen. Ich glaube sogar zweimal im Religionsunterricht. Ja. Also eigentlich dürfte nur ich den bewerten. Nein, ich hatte ihn mal gesehen. Garantiert. Jetzt bloß zum Auffrischen ein bisschen schneller durch. Weil es ist trotzdem 3 Stunden. Das kann was wehtun, aber nein. Ich fand die Szene so richtig geil, George Clooney mit den brennenden Elefanten auf dem Motorrad durchs Bild gefahren ist, als Gandhi seine berühmte Rede vom Toastbrot. Ich fand's super. Also, du bist sogar fast nah super. Dran, weil da waren Elefanten. Da war Gandhi? Sind, Menschen. Hättest du einen anderen großen Schauspieler genommen, wäre das auch bei. Hättest du einen anderen großen Schauspieler? Brad Pitt! Donald Trump! Donald Trump. Gosh, nee, nee. Aber Wallace und Gromit. Also erstmal grobe Einstellung positiv. So. Dann, ich fand's toll, wie der Film einfach anfängt, weil was erwartest du normalerweise so von einem Gandhi-Film? So langsam sein Leben, also Jugend oder sonst was, ja? Nee, der war gut. Wie fängt der Film an? Erstmal das Alter mit Gandhi, ja? Wie der alt... Keule. Bloß wo am Gehen ist, eine Menge um den rumkommt und ein Arschloch ihn erschießt. Spoiler. Hey, du hast gesagt, wenn einer lesen kann. Ermordet 1948 in Neu-Delhi. Ich glaube, das ist kein Spoiler mehr. Doch! Ich glaube, das ist kein Spoiler. Ich zweifle, dass es 1948 war. Ich habe zwei gute Argumente, um zu sagen, dass es ein Spoiler war. Geboren 2. Oktober 1869. Ermordet, 30. Januar 1948 in Neu-Delhi. Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi! Also, und dann sieht man bloß, wie der Film ein Flashback dann kriegt nach der Beerdigung und so. Und dann ist es junger Kerl im wirklich gestriegelten Anzug mit Seitenscheitelfrisur im Zug, der irgendwie ein Buch am Lesen ist und mit dem Kerl, der für ihn seine Koffer nach oben ins Abteil packt, für ihn, was am diskutieren will. So, ja, wie stehen Sie eigentlich zu der Hölle? Weil ich lese hier gerade, dass man in der Hölle bloß landen kann. Wenn, was? Oh, ja. Also ja, so einfach. Ja, das hat mich ein bisschen, das fand ich ein bisschen, weil das passt auch einfach nicht zur Charakteristik von Gandhi. Also von Anfang an war er in der Familie irgendwie der Sonderling und keine Ahnung was. Und er hätte sich niemals von irgendjemandem die Koffer nach oben tragen lassen. Also ich finde, das passt einfach nicht in die Charakteristik von Gandhi. Da habe ich mich so ein bisschen so... Ich habe mir nicht genauer in ihn reingelesen, aber ich habe bloß mitbekommen, dass er ja trotzdem sehr angliziert war oder so. Dass er halt wirklich sehr in der britischen Commonwealth-Kultur und so früh aufkam. Und er ist da nachher... sich draus, weil ich meine, er war Anwalt. Er ist Anwalt geworden. Ja, ja. Und da... Ich meine sogar, der ist irgendwie, dass er irgendwie die Prüfung nicht irgendwie geschafft hätte oder sowas oder nicht abgelegt hätte. Ich weiß nicht, du Google, aber halt, der Film geht darum, also stell dir bloß vor, Sven, weil du hast ihn ja nicht gesehen und die anderen, die ihn noch nicht gesehen haben. Also, das ist die Szene, die kommt. Und dann plötzlich jemand anderes geht vorbei, auf der Suche nach einem Erteil, guckt kurz rein, geht weiter geschockt. Ja. Und so, oh, oh, oh, shit. Und es gibt Ärger, weil die sind nämlich auf dem Weg nach Südafrika. Und ja, in Südafrika dürfen scheinbar Leute, die auch nur leicht wie Ben Kingsley farbig sind, nicht in der ersten Klasse sitzen. Ja. Die müssen weit nach hinten. Und dann fangen die erstmal Terz an und sonst was so. Ja, tut mir leid, aber es gibt keinen verdammten schwarzen Anwalt, weil sobald du auch nur ein bisschen farbig bist, bist du plötzlich schwarz. Ich fand das echt super. Bist du schwarz? Ja. Es gibt keinen schwarzen Anwalt in Südamerika. In Südafrika. Und dann, ja, mal schauen. Wir sind hier aber schon in Südafrika und ich, wie Sie meine Karte lesen können, bin ein Anwalt. Also müssen ipso de facto ihre Entscheidungen falsch sein. Und es gibt wenigstens einen gefärbigen Anwalt in Südafrika. Und da wird er aus dem Zug geschmissen. Haha, ich war gerade so, ey, was macht der da? Nasenputzen. Ja, Nasenputzen, Schnee im Sommer. Also ich glaube, hier sind wir ein bisschen bei dem Film mit den einzigartigen Problemen, war halt wirklich, die Leute, die wirklich sein Leben eng verfolgt haben, müssten das nicht sehen und die sind auch alle tot. Die sind tot, Christian. Verfolgt haben, nicht gesehen haben. Also, es ist halt... Die Leute, so, sofort so aggressiv gegen mich. Ich mache jetzt bloß mal passiven Widerstand, wie mich das Gandhi gelehrt hat. Vielleicht sollten wir uns freundlich da zusammensetzen und du dich selber in den Arsch ficken. Auch still in der Ecke. Nein, pass auf. Vielleicht sollten wir uns freundlich zusammensetzen und das alles friedlich aushungern, wie Gandhi uns das gelehrt hat. Ja. Los, Christian, fang mal an. Wir kommen dann so in 2 Jahren nach. Nee, ich bin erstmal beim Versuch, mit wenig Essen mitzuhalten. Nummer 2, ich gehe jetzt gleich zu Nummer 3 und dann muss Sven weiter trinken. Wozu soll ich denn nehmen? Astra, Tyskie. Astra! Oder Ephes. Astra! Ephes. Ja, ich habe ein schönes. Faxe. Die Lady darf bestimmt ein kleines Ephes. 6 Liter Faxe. Astra. Faxe. Faxe. So, ich trinke jetzt meinen kompletten Bierbestand aus, aber scheiß drauf. So, aber halt, es ist das Leben von ihm, wie er erstmal dort in Afrika versucht, gegen die Ungerechtigkeit, die dem indischen Bevölkerung kommt, und dann natürlich in Indien, und wie es dort mit der Hindu- und Moslem-Bevölkerung ist. Und es ist halt, es ist überraschend unterhaltsam und auch ein kleines bisschen jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, kommen ein paar Szenen nicht so original rüber, weil du hast das Gefühl, die haben halt den Dialog genommen aus wirklichen Zitaten oder echten Worten, die er zu der Zeit gesagt hatte. Und die einfach falsch da reingefügt. Also ja, nicht unbedingt falsch, aber es fließt halt nicht so natürlich, wie wenn der gleiche Autor, der die Worte gesagt hätte, auch die Diskussionen geschmiedet hätte. Ja, du hast ja diesen Filmeffekt, so merkst du, jetzt kommt ein ganz wichtiges Zitat und dann so zack. Ja, also das ist ein kleines bisschen daran abzurechnen, aber sonst, es ist wirklich Respekt vor der Person zu haben, weil wenn du guckst, wie viel Scheiße und so die Situation war und wie es normalerweise ist, weil wie viele Rebellionen gibt es sonst, wo wirklich der Führer der Rebellion das geschafft hat, dass die von begangen wird mit friedlichem Widerstand? Martin Luther King? Nicht unbedingt nur friedlich, es gab auch die Black Panther, die doch Terroranschläge gemacht hatten, oder? Also, okay, ich hab's auch. Ja, aber du hattest bei Gandhi, hattest du genauso gut irgendwelche Radikalen, die da auch immer noch ihre Aufstände gemacht haben. Okay, ich glaube, mein Problem ist jetzt, stimmt, dein Argument steht, mein Gedanke ist bloß so, es war halt doch irgendwie nicht das Gleiche, aber ich glaube, das Problem ist, Gandhi wurde erschossen, nachdem er fertig war. Martin Luther King wurde erschossen, bevor es wirklich durch war. Und ich meine, es gibt Argumente, dass es immer noch nicht wirklich durch ist, wenn man sich mal die Städte anguckt. Aber diese Diskrepanz kannst du jetzt nicht als Argument dafür nehmen, dass das beim Gandhi total heroisch war und bei Martin Luther King einfach nur so, ja, meh, komm. Seine komischen... Christian unterscheidet halt auch in grauen Nuancen, das ist doch okay. Nee, mein Punkt ist nicht, dass es halt erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, sondern... Fuck, ja. Scheiß, das zweite Bier fickt mich jetzt. Nein, das zweite Bier fickt mich jetzt schon. Gott verdammt, störte Bäcker. Dann hör auf, dich selbst zu ficken und jetzt mach weiter. Ich hab schon eine ganze Flasche Sekt intus. Das war die Säuferwerte. Ich weiß nicht, wie viel Prozent hat das? Was? Christian, Film, geiles Zitat, bring's zu Ende. Die Kinder wollen an, Kinder 6,9. Wollen das heißt, ich bin nein, schon offen gleich. Besuch. Nee, aber, ist sie es? Ja, von mir. Ja. peinliches Schweigen. Nee, das Problem ist halt, wenn du trotzdem deine kompletten Überzeugungen nochmal versuchst einzuordnen und das mit der ganzen Sache ist, dass es halt... so, ja, okay, beide Stimmen zu haben friedlich das geschafft, zum größten Teil. Auch wenn jetzt, wenn du Michigan und so anguckst, ist mittlerweile nicht mehr so. Ach, da bist du, ich dachte, wir sind jetzt schon bei der Einteilung mit welcher Platz und so. Oh, nee, ich da auch, dass er schon anfängt. Okay. Also ich würde ihn tatsächlich auf die 4 setzen. Auf die 4? Oh, snap. Ja. Oh, da werde ich dir wehtun. Das ist, Oh, das macht Christian, Platz 19. Nee, das ist so, weil ich nicht wirklich die Liebe für Memories of Murder habe. Aber sonst so, Also jetzt im geschlossenen Umfeld muss ich wirklich machen, weil das Problem ist, es ist halt das Gewicht, es ist eine Dokumentation. Christian. Hey. Einteilung. Es ist nicht eine Blitzrunde, wir haben trotzdem ein bisschen was Argumente, die wir trotzdem davor geben können. Und die Sache ist halt dieses, es hat Wichtung und Gewicht und Wertigkeit einfach bloß dadurch, dass es halt ein wichtiger Film ist, aber von Mitteln und wie es rübergebracht wird und Emotionen und sonst was ist es bei mir. Ich würd's, Gott verdammt, ich muss es unter Toy Story 3, aber vor Toy Story setzen. Also ist es bei mir die neue 15. Ich werde dir sehr wehtun. Das heißt, wir sind 19 zusammen. Sterbe. Durch 2 sind 9,5 aufgewertet, also die neue Nummer 10. Boah, mit Christian werden wir nie irgendwie eine neue Top 10 kriegen. Ey, ich hasse dich. Warte, Gandhi. So. Wenn die Hand. Leute, ihr seid so gemein zu mir. Aber wie ist es denn sonst zu... Nope. Nee, wir brauchen einen neuen Film für nächste Woche. Würfel ihn doch selber aus. Ich würfel. Du würfelst? Nein, Christian darf nicht würfeln. 1 bis 250. Kommt da noch was Behindertes bei rum, ey. Gibt's eigentlich auch, und das frage ich, gibt's eigentlich auch eine Top 100 Liste der besten Pornos? Ja. Ach, können wir die mal auch dann machen? Gleich. Erst müssen wir The Room gucken. Film Nummer, oh Gott, 228. Boah, ich muss immer so viel scrollen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass er schlecht ist. Ich hab irgendwie das Gefühl, die Ziffer hatten wir schon mal. Oder die Zahl hatten wir schon mal. Oder zumindest was sehr, sehr nah dran. The fuck? 228. Hass von 1995. Oh Gott. Was? Wie heißt der? Hass! H-A-S-S. Hass! Hass! 1995? Nazi-Film oder irgendwie sowas. Ein Kriminalfilm slash Drama. So irgendwie mit so einem Typen. Crime-Drama. Ja, warte mal. Warte, nur damit wir über dasselbe reden. Das Titelblatt ist irgend so ein Typ, der eine Knarre reinhält und ein Schwarzer, der irgendwie mit Mütze rechts da auf dem Kamerasteht. Das ist nicht, was ich sehe, Mann. Ich hab mich gerade voll verlesen. Ich dachte, der Typ heißt Krassowitz und nicht Kassowitz. Es ist mit Vincent Kassel, Typ Hubert Conde. Irgendwie muss ich bei diesem Titel an dieses Amoklaufspiel denken. Hustle 2? Das ist Hatred, ja, deshalb. Weird. Das meine ich. Also, das ist ein französischer Film. La Haine. Ein Ende, nur die Wurst hat's. Ach du Scheiße. Boah, ich sehe bloß irgendwas. Crime, Drama, Schwarz-Weiß, sonst was. Aber es ist französisch im Original. Also, ich sage, es ist irgendwie um Parcours und sonst so Scheiß. Die scheiß Vorstädte in Frankreich. Von Paris. Also ja, vor allem da oben drüber, Bulletproof Collection, Alter, fick hey, es werden die verdammten Vorstädte von Paris, weil da ist ja richtig scheiße, dort wird sein. Ich will den nicht gucken. Es ist... Du musst ihn lieben. Eine Stunde 38 Liebe Minuten. Deine eigenen Kinder. Das heißt schon um einiges kürzer. Sven, eine Stunde 30. Sven, du lebst doch in unserem Schwarz-Weiß-Land. Was hältst du von dem Film? Je propose du parle français, ce n'est pas plus de problème, parce quelque chose mi. Hätte ich mehr Bock, würde ich jetzt Untertitel einfügen, aber ich habe keinen Bock. Werde sie alles mehr. You should probably not. Jean-Dufto, arrête-moi, monsieur le mi. Garde nous. Hauptsache, du mischst einfach Spanisch mit Französisch. Ey, ich werde dir solche peinlichen Untertitel hinklatschen. Oh, bitte mach das! Ja, du weißt gar nicht, was du gesagt hast. Pali Pupulu. Pali Pupulu. Feliz Navidad. Tschüss, mal. Leider nicht nächste Woche, aber das heißt. Also, unser Film für die nächste Woche. So, scheiße. Ciao. So, wir haben, glaube ich, über ein Thema geredet, oder? Ein Thema, ein Film und das war's heute. 2-0. Oh. Wir müssen Tschüss sagen, wie nette Kinder. Wir sind die Meister in der halben Stunden Unterhaltung. Jo, also, wir haben Dea Likes Trains. Hast du endlich neue Videos? Nein. Dann schüttel deine Titten in die Kamera, das wird garantiert 10.000 Klicks. Genau, eine halbe Stunde. Shake, shake, shake, Signora. Shake your body line. Nicht? Keine Magnetodus. Hast du gerade deinen Urinbeutel hochgehalten? Das ist nicht mein Urinbeutel, das ist die Katzen. Das sollst du nicht tun, Abwehrwaffe. Die Muschi-Sprühflasche. Die Muschi-Sprühflasche ist das. Damit es auch richtig schön feucht bleibt. Ja, ich liebe es. Bald dich bei Dea Like Trains auf YouTube. Und bei... Auf YouTube und auf Instagram. Ich finde das immer so geil, wie Christian einfach mal so bei mir einfach völlig behindert in irgendwelche Richtungen zeigt. Das ist voll geil. Ja, das ist die Richtung, wo du bist. Ja, das ist echt so dieses so. Guck mal, das sind alle anderen. Da irgendwo sind sie. Hier so voll busy Konferenz, weißt du? Okay. Also und Knackpunkt, der Knackpunkt, Twitter, Knackpunkt Gaming, wenn ihr besonders den da wollt, auch wenn er gerade sich mit seinem Muschi-Spritzer selber bespritzen sollte. Bin ich bei dir. Ja, wo wir sind? Wir sind am Ende. Und das heißt, viel Spaß bis nächste Woche. Ciao! Schon seit zwei Wochen weiter hier mit den Nasen, deswegen solltet ihr da vielleicht mal nicht reinschauen. Guckt dabei. Ciao! Tschüss.